ganzen Tag auch nur, was dir gefällt. Die anderen Leute interessieren dich nicht mehr. Jetzt geht es nur nach vorne und ohne Wiederkehr. Der Schmerz vergeht nur, die Wunden heilen nie. Nicht so niemand zwingt dich so leicht in die Knie. Da fällst du heute Morgen, schließt du immer wieder auf. Holt sich die Wahrheit ein, dann rate ich dir auf. Hör nicht auf andere Leute, mach was dir gefällt, es liegt an dir. Es ist deine Welt.